Wir waren bei Hadith 38, bei euch 37. An Abi Sa'id, afwan nabda, können wir anfangen, inshallah? إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يكون دائما مسرورا، ولكن الإنسان يتقلب من حال إلى حال، فمرة يكون هذا الإنسان مسرورا ومرة يكون هذا الإنسان طبعا حزينا، وهو من حزن إلى فرح ومن فرح إلى غم ومن غم إلى هم ومن هم إلى نصب ومن هم إلى وصب ومن هم ووصب وغم إلى فرج وسرور وفرح. يصاب بمصيبة فيصبر عليها فيكفر الله عنه ذنوبه، يصاب بمصيبة فيصبر ويحمد الله فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات ويرفع درجة هذا الإنسان. وقد مر معنا حديث أن المسلم إذا أصابه سراء، إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان أمره كله خير. والمصائب على أوجه، فقد يصاب الإنسان بمصيبة فيتذكر ويحتسب هذه المصيبة فيكفر الله سبحانه وتعالى عنه الذنوب ويزيده في الحسنات. ومرة يغفل عن أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه يصبر والله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات. فالمسلم إما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب، وإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب وكذلك الأجر، لأنه احتسب صبر. شوف الصبر فيه حط السيئات وتكفير الذنوب، والاحتساب مع الصبر فيه أكثر من ذلك، فيه تكفير الذنوب وحط السيئة وزيادة الحسنات. لذلك أمر المؤمن كله خير، ولو أصيب حتى بشوكة واحتسب ذلك عند الله فهي تكفير للذنوب لهذا المسلم. حديث نما 38 و 37، أبو سعيد الخدري und Abu Huraira überlieferten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, vereine jede Sorge, Krankheit, Leid, Bekümmernis Verletzung oder Gram, die einen Muslim plagt, sogar für den Stich eines Dorns, nimmt Allah etwas von seinen Sünden fort. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht diese Person die Sünde durch diese Sache. In diesem Hadith gibt es den Beweis für zwei Sachen. Erstmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Prüfungen die Sünden verzeiht. Zweitens, dass durch diese Prüfungen, wenn man Geduld zeigt und damit abrechnet, dass man dafür Hasanat bekommt, dann bekommt man von Allah subhanahu wa ta'ala auch Hasanat. Der Muslim oder der Mensch überhaupt, der bleibt nicht immer in einer Phase, sondern wir sind immer in verschiedenen Phasen. Einmal sind wir froh, einmal sind wir traurig, einmal sind wir reich, einmal arm, einmal gesund, einmal krank, einmal müde, einmal fit, einmal faul, einmal fleißig. Wir haben immer diese beiden Phasen in unserem Leben. Und wir leben von einer Phase zu dem anderen. Und wir versuchen, Allah anzubeten. Aber natürlich, wir machen Fehler. Damit wir aber rein bleiben, dann prüft Allah subhanahu wa ta'ala uns. Mit solchen Themen, mit Krankheit, Sorge, Leid, Bekümmernis, Verletzungen, Kram, auch ein Stich eines Dornes und so weiter. Wenn man hier Geduld zeigt, dann bekommt man dafür natürlich Gutes von Allah subhanahu wa ta'ala. Und da gibt es hier zwei Themen zu beachten. Die Sache eines Muslims ist immer gut. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt und der Muslim zeigt Geduld und lobpreist Allah, dann bekommt der Muslim dafür Hasanat. Und wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dann dankt er Allah und dann bekommt er auch dafür Hasanat. Das bedeutet, die Sache eines Muslims, der Muslim ist immer Gewinner. Aber natürlich, wenn er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und das richtig macht. Und in diesem Hadith gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Person wird von Stich eines Dornes zum Beispiel betroffen. Oder hat Krankheit, hat Leid, Sorge, Bekümmernis und so weiter. Diese Person zeigt Geduld, lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala und rechnet damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm dafür Lohn gibt. Dann barakallahu fikum, bekommt diese Person zwei Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm die Sünde. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Hasanat und bessere Stufe. Wenn man aber nur Geduld zeigt, ohne, weil man vergessen hat, damit abzurechnen, dass man dafür Ajr, Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, dann werden nur die Sünden durch diese Prüfung, wenn man Geduld zeigt, verziehen. Und andere Sünden sozusagen werden gelöscht. Sabarakallahu fikum, die Sache eines Muslims ist immer gut. Und der Muslim ist Gewinner auf allen Seiten in diesem Sinne. Deshalb dieses Hadith ist sehr schön. Egal was dir, was mit dir passiert, egal was dir von Schlechtes widerfährt, für dich natürlich. Du zeigst Geduld und du lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala und du rechnest damit ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes gibt, dann wirst du das bekommen. Dann sei auf diesem Weg, zeig Geduld. Egal was passiert. Und nicht vergessen. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sprich, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sprich, uns wird nur das passieren, was Allah subhanahu wa ta'ala uns geschrieben hat. خلاص. Punkt. Das soll dein Glauben. Wenn uns dann etwas Schlechtes widerfährt für uns, dann zeigen wir Geduld, lobpreisen wir Allah, rechnen wir damit. Wenn das mit uns passiert, dann heißt das, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Gutes gibt. Dann werden wir das bekommen. nicht aber die Kraft verlieren und sagen, ich kann nicht mehr. Und dass man den Weg ändert und dann wird man verlieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرا قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها والوعك هو مغث الحمى لما الإنسان يكون محموم ويتألم ويسعل هذا السعال كذلك هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الذي كان قبل موته صلوات الله وسلامه عليه كان يتألم ألما شديدا من الحمى التي حصلت له الحمى عفوا من الحمى التي حصلت له صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدخل عليه ابن مسعود فقال له يعني أنك يعني تتعب تعبا شديدا وتعاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما رجلان منكم يعني لما واحد يصاب كيف الألم أكثر ألم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم كاثنين فقال له ذلك لك أجرين قال أجل الأجرين الأجرين ف قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى يعني أي شيء تصاب به شوكة فما فوقها شوكة كم هو شيء سهل أنه شوكة تشال بها فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته هذا ليس صبر وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها كيف ورق الشجر ينزل من الشجرة كذلك الذنوب تحط عن هذا العبد إذا صبر حتى لو الشوكة أشكها هذا العبد سبحان الله انظروا إلى هذه النعمة التي نحن فيها بارك الله فيكم فأي شيء يصيبك يعني الآن مثلا أنت مشيت ورجلك يعني ضربتها بالحائط مثلا أو بالباب وتألمت ألما شديدا فصبرت حمدت الله والأولى والأعظم والأفضل أنك أيضا عند ذلك تحتسب الأجر عند الله فهذا تحط عنك الخطايا ويكفر الله سبحانه وتعالى عنك السيئة وإذا احتسبت الأجر فكان الأمر سبحان الله أجر عظيم فن ابن مسعود يا sagte ich besuchte den Propheten als er Fieber hatte sagte zu ihm O Gesandter Allahs du hast sehr hohes Fieber sagte er wirklich es ist so stark wie wenn zwei Männer von euch Fieber hätten das bedeutet wie Grippe eigentlich Ich fragte, heißt das, dass du die doppelte Belohnung erhältst? Er sagte, so ist's. Wenn ein Muslim auch nur durch einen Dorn verletzt wird, vergibt ihm Allah dafür eine seiner Sünden. Und sie fallen von ihm ab, wie Laub von einem Baum. Subhanallah. Das ist auch ein sehr schönes Hadith. Wir wissen, dass der Prophet Muhammad SAW, barakallahu fikum, der war krank. bevor er starb, sallallahu alaihi wa. Und er hat, sallallahu alaihi wa sallam, sehr starke Schmerzen gehabt, sehr hohen Fieber gehabt. Er hat auch gehustet, sallallahu alaihi wa sallam, sehr stark. Und Ibn Mas'ud kam zu ihm, der hat ihm gesagt, du machst das, das ist sehr schwer für dich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat sehr starke Schmerzen gehabt. Hohen Fieber. Sagt ihm, als ob das von zwei Personen wäre. Der Prophet sagte, ja, das ist so. Er hat ihm gesagt, wirst du die doppelte Belohnung bekommen? Der sagte ihm, ja. Dann erzählte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, egal was dir widerfährt, was dir wehtut, und du zeigst Geduld für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wirst du dafür einen Lohn bekommen. Das heißt, angenommen, einer von uns geht raus und beim Rausgehen kommt er gegen die Tür mit seinem Bein und er bekommt starke Schmerzen. Dann soll man Geduld zeigen, und wenn man Geduld zeigt, dann bekommt man den großen Ajr von Allah subhanahu wa ta'ala, indem Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden so verzeiht. Und die Sünden fallen von dieser Person weg. Wie Laub von dem Baum, die Blätter vom Baum, wenn sie fallen, so fallen auch die Sünden von der Person, wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt. Und subhanallah, schaut mal, wie in unserer Zeit das geworden ist. Wenn uns etwas Schlechtes widerfährt, dann haben wir große Sorgen. Und wir vergessen, dass es eine Prüfung ist, sondern dass es eine gute Sache wäre. Aber immerhin, يعني يجب أن نميز أيضا بين مسألتين. قد يكون هذا عقاب ضمن عذاب. كما مر معنا في الطاعون. أن الطاعون كان في الأمم الأخرى عذاب. أما في أمتنا رحمة. فالذي يموت في الطاعون يعني يدخل الجنة ويصبر يدخل الجنة. أما اليوم فنسأل الله السلام الناس يعني لو رأت أحدا من الناس مريضة أو أصيب بمصيبة أقول أكيد هذا عامل شيء خطأ يظن مباشرة أنها عقوبة لا يفهم أنه ابتلاء وهذا مر مع أيوب عليه السلام أيوب عليه السلام يعني كان هناك رجلان يترددان على أيوب عليه السلام فقال أحدهما للآخر قال له يعني لقد عصى أيوب معصية عظيمة حتى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الابتلاء فالآخر ما استطاع يصبر فذهب إلى أيوب وقال له ما المعصية التي فعلتها عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك هذا الابتلاء فقال له ما كنت أفعل شيء إلا أنني كنت أرى الرجلا يتلاحيان يعني يسبوا بعض فأذهب وأكفر عنهم. فرجل بمثل هذه الصفة، تصور اثنان يتسابان أو يقولان شيء لبعضهما، فهو يذهب ويكفر عنهما من دون أن يعلم أنه كفر عنه. فأين الذي فعله؟ إنما الله سبحانه وتعالى ابتلاه. لكن أحيانا قد تكون الأمور أيضا عقوبة. ولكن عموما بالنسبة للمسلم سواء كان ابتلاء أو عقوبة عليه الصبر وأن يحتسب الأجر. بارك الله فيكم. In unserer Zeit manche Leute denken, wenn jemand krank wird oder wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, ja, dann denken die Leute, du hast bestimmt etwas Schlechtes getan. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala mit dir das gemacht. Das bedeutet, die nehmen nur die Seite, dass das eine Strafe ist. Das stimmt auch zum Teil. Das bedeutet, eine sage ich jetzt, eine schlechte Sache für dich könnte eine Strafe sein. Aber wer entscheidet das? Wer weiß das, ob das eine Strafe ist oder nicht? Es kann sein, dass du große Sünden machst und Allah subhanahu wa ta'ala straft dich. Aber trotzdem, die Strafe ist auch eine Prüfung. Ist auch sozusagen Plagen. Und du musst Geduld zeigen, und wenn du Geduld zeigst, dann wirst du dafür auch Ajr bekommen. Du wirst bestehen. Wir haben so eine Geschichte, natürlich von Ayyub alayhi salam, da sagt man Hayyub alayhi salam. Er wurde krank, seine Familie war weg, sein Vermögen war weg, alles war weg, die Leute haben ihn gelassen und er blieb nur mit seiner Frau. Es gab zwei Leute, die ihn besucht haben. Es gab zwei Leute, die ihn ständig besucht haben. Und eines Tages, die gingen raus und sie haben ihn so gesehen, wie er aussah. Dann gingen sie raus, dann hat einer zu dem anderen gesagt, bestimmt hat Ayub eine große Sache gemacht, große Sünde begangen, dass Allah ihn so prüft, so stark prüft. Der andere hat ihm gesagt, meinst du das? Er sagte ja. Die haben diskutiert auf einmal, auf jeden Fall, die andere Person könnte nicht mehr Geduld zeigen. Die ging zu Ayub zurück. Er hat ihm gesagt, was hast du gemacht, dass Allah mit dir so was tut, was du jetzt hast? Er hat ihm gesagt, Schlechtes habe ich nicht getan. Aber ich sage dir, was ich getan habe. Als zwei Leute gestritten haben oder als sie sich beschimpft haben auf der Straße und ich habe das gesehen, ich bin gegangen und ich habe für sie Sühne gegeben, dass Allah ihnen verzeiht und dass Allah ihnen vergibt. Das habe ich getan. Allahu Akbar. Denke daran, ja. Zwei Leute, die beschimpfen sich, die haben Streit und die Person geht von allein. Der spendet oder der bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala den beiden verzeiht und vergibt, ohne dass die Leute davon erfahren. So, er hat Gutes getan, aber das ist die Prüfung Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass jemand geprüft wird, dann denkt man sofort, ja, die Person wäre schlecht. Nein, es kann sein, wie ich schon gesagt habe, es kann sein, dass das eine Strafe ist, aber trotzdem, wenn du bestraft wirst von Allah subhanahu wa ta'ala und du zeigst Geduld, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden verzeihen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld gibt. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه وضبطوها بفتح الصاد يصب منه من يريد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري على الوجهين وكلاهما صحيح والمعنى أن الله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها أيصبر أم يضجر وأما بكسرها فالله سبحانه وتعالى ومن الله ومن غير الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الحديث مقيد بأحاديث أخرى تقيده فالمعنى يكون من يريد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله في عفوا فيصيب الله منه حتى يبلوه يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا العبد حتى هذا العبد تكفر عنه سيئاته وترفع درجات هذا العبد أما إذا لم يصبر فهذا لم يرد الله به خيرا لأنه حتى بارك الله فيكم غير المسلم قد يصاب بمصائب كثيرة ومع هذا يبقى على كفره ويموت والله هذا لم يرد به خيرا يعني انتبهوا للمعنى مو كل إنسان يصاب بمصيبة يعني أن الله سبحانه وتعالى يرد به خيرا إنما هذا بالمؤمن الذي يصاب بالمصيبة فيصبر عليها ويحتسب يعني من يصبر على هذه المصائب فذلك من الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى به. ولذلك المصائب لما تأتي تأتي في أوجها أولا أو تأتي في أسفل، يعني إما المصيبة تأتي مباشرة أو تأتي قليلا قليلا، تكون أول شيء صغيرة ثم تكبر تكبر تكبر تكبر وثم ترجع تصغر تصغر تصغر ويأتي الفرج، أو المصيبة تأتي قوية ثم يأتي الفرج، أو أنها تأتي كبيرة ثم تنزل تنزل تنزل حتى يأتي الفرج. وهذا كله يتعلق هنا بالعقد، يعني العبد إذا احتسب وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عليه، أما إذا ما احتسب ما صبر قد يقول الإنسان طيب 60 سنة أنا مريض. طيب اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحنك ويبتليك حتى يعلم أنك صادق في إيمانك أم لا، وكثير الناس غير صادق في إيمانه، فلما تأتي المصيبة ينقلب. والله كثير من الناس، كثير نسأل الله السلام، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اي والله نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. كثير من الناس لما أصيب بمصيبة قلب على عقبيه والعياذ بالله السلام. ذاك يا أخوة من يريد الله به خيرا، يعني المؤمن الذي يريد الله سبحانه وتعالى به الخير فيصيبه بمصيبة فهذا يصبر عليها ويحتسب الأجر، فهذا الله سبحانه وتعالى أراد به خير. أما قد يصاب أيضا الغير مسلم بمصيبة هذا لا يعني أن الله يريد به الخير. بارك الله فيكم. حديث باوش نون غايسي بامير فاتسك نتولي أبو هريرة رضي الله عليه برشتك بس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكتي ذين انشولي fängt klein an und dann wird größer, größer, größer und dann wird kleiner, kleiner, kleiner. Oder das kommt groß und dann wird klein. Das heißt, da weiß man nicht genau, wie die Strafe kommt oder wie die Prüfung kommt. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber prinzipiell, wenn du ein richtig Gläubiger bist und Allah subhanahu wa ta'ala will dir Gutes geben, dann wirst du geprüft. Und nicht, dass du so immer in sozusagen im guten Zustand bleibst. Alhamdulillah. man sollte diese Hadith verstehen, Barakallahu fikum, und nicht etwas anderes, Barakallahu fikum, Jazakum. Wal Hadith wal Akhir. Wal Akhirina naqaf in zil Arba'in. كم دقيقة في الصلاة؟ ربع ساعة. كم بقى للصلاة؟ عشر دقائق. لا. عشر ستة وخمسين لا لا. 13 دقيقة وخمسة 18. نصلي بعد. المهم بيتا. وعن أنس رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أن يتمنى العبد الموت لضر أصابه، يعني مثلا أنت كنت تاجر وعندك تجارة كبيرة وهذه التجارة الكبيرة بارك الله فيكم يعني خسرت والناس تريد أموالها فتتمنى الموت حتى فقط تخلص من كلام الناس، أو عندك مرض ومن الألم تتمنى الموت، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، يعني أن يقول مثلا يا رب أمتني، يا رب أني أتمنى الموت، هذا ما يقوله المؤمن، إنما إن كان لابد فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. انتبهوا لهذا الدعاء، يعني إذا كانت الحياة خيرا لي في ديني فيا رب خليني فيها، أما إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنه إذا بقيت فيما بعد فتنت في ديني لا يا ربي ما أريد هذه، يعني توفني. لكن انتبهوا، المسلم ما يجوز له أن ينهي حياته، وما يجوز لهذا المسلم بارك الله فيكم أن يقتل نفسه، هذا ما يجوز للمسلم، وإنما إن كان عنده من الآلام وإن كان عنده من المصائب الشيء الكثير فقل يا ربي. أما الذي يقتل نفسه فقد قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ونسي أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ونسي أن الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، ونسي أن مع العسر يسرا، هذا كله تركه فقتل نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك ما يجوز بارك الله فيكم، ونحن ما ندري متى نموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما نعلم هل الحياة خير لنا أم الموت. يعني قد يكون الإنسان، أعطيكم مثال على ذلك، مثال يعني إنسان كان عنده مرض من الأمراض فتمنى الموت وتمنى الموت أو قتل نفسه، وبعد سنتين أو ثلاثة وجد الأطباء علاج هذا المرض، فيوم القيامة سيأتي يقول ما كان في علاج، سيقال بل بعد سنتين بعد ما قتلت حالك صار في علاج، فما تعرف أنت كيف يأتيك الفرج، ما تعرف كيف يأتي الفرج، لذلك لا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت. أما في قوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فكيف أن مريم تمنت هنا الموت، يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت، فهذا الجواب عليه أن أولا شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إذا نسخه الشرع، وثانيا أن مريم لم تتمنى الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ولم تتمنى استعجال الموت. ف فكما قال يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحين توفني مسلما، شو معناته أمتني مسلما؟ هل معناته يوسف قال له يا ربي أمتني؟ لا، أي أنك يا ربي إذا أردت أن تتوفني فتوفني على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص. فإذا النهي هنا هو عن تمني الموت لضر أصاب الإنسان. أما مثلا إنسان يعني يكون قد عمل عملا صالحا عظيما ويقول يا ليت الآن يتوفاني الله لأنه ما أخلصت بحياتي مثل هذا اليوم، هذا جائز ما فيه. مثل أن الرجل يمر على الرجل يقول يا ليتني مكانه، دي كنت مكانه. هذه الفتنة اللي يصاب بها الناس، ما في دين، الناس ما تطبق دينها، فهذا أمر آخر. وما على الإطلاق تمني الموت فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. أما الدعاء فيكون مثلا إنسان خلص مرض، صار عنده المرض العظيم فيدعو هذا الدعاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه برستته بس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte niemand soll sich nach dem Tode sehnen. Nicht so. Niemand darf sich den Tod wünschen, weil ihm etwas Schlechtes getroffen hat. Wenn jemand von euch so sehr des Lebens überdürstig ist, sollte er sagen, O Allah, erhalte mich am Leben, solange das Leben besser für mich ist. Und nimm mich zu dir, das wird lass mich sterben, wenn der Tod besser für mich ist. Das ist bei Al-Bukhari Muslim. Das wird in unserer Religion, du darfst dir den Tod nicht wünschen. Du darfst nicht dir wünschen, ja, ich möchte sterben. Oh Allah, lass mich sterben. Allgemein. Darfst du es nicht. Weil du sozusagen in Not oder in schwieriger Situation bist. Oder weil dir etwas Schlechtes widerfahren ist. Angenommen, du hast ein Problem. Ich habe ein Beispiel gegeben. Eine Person hat viel Schulden. Und die Leute kommen zu ihm jeden Tag und sagen, gib uns unser Geld. Diese Person sagt, oh Allah, lass mich sterben. Ich habe ein großes Problem. Oder eine Person ist krank und diese Person hat Schmerzen. Sagt, oh Allah, lass mich sterben. Das darf ein Muslim nicht machen. Wenn du so krank bist, wenn du Probleme hast, dann mach dieses Bittgebet. Oh Allah, lass mich sterben, wenn das Sterben für mich gut ist. Oh Allah, lass mich am Leben, wenn das Leben für mich gut ist. Das heißt, du verbindest das mit dem Guten. Mit dem Guten, was du im Leben hast. Wenn der Tod für dich besser ist, dann Tod. Wenn das Leben besser ist, dann das Leben. Aber mit wenn, wird hier dieses Bittgebet, Barakallahu fikum, betätigt. Und nicht, dass man sagt, oh Allah, lass mich sterben. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, لا يتمنين أحدكم الموت. Keiner von euch darf sich den Tod wünschen, weil ihm etwas Schlechtes widerfahren ist. Und wenn unbedingt, dann sagt man dieses Bittgebet. Deshalb sieht man, was diese ist von manchen, die das Leben, die sich das Leben nehmen und die sozusagen Selbstmord begehen. Eine Person, der ist Muslim, der vertraut auf Allah, weil ihm große Probleme widerfahren sind im Leben, dann nimmt er sich das Leben, indem er zum Beispiel sich aufhängt oder indem er sich die Ader schneidet und so weiter. Das darf ein Muslim nicht machen. Aber diese Person, die sich das Leben genommen hat, in diesem Moment hat diese Person die Hoffnung verloren. Hat diese Person vergessen, dass er auf Allah vertrauen muss. Hat er vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nach der Prüfung etwas Gutes gibt? Hat er vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala da ist und dass dies sich ändern wird? Beispiel. Eine Person hat starke Schmerzen gehabt, dann hat diese Person sich selbst das Leben genommen oder sich selbst ermordet. Nach 2 oder 3 Jahren finden die Ärzte Heilmittel für die Krankheit, was diese Person gehabt hat. Das war umsonst. was diese Person gemacht hat. Deshalb sollte man Geduld zeigen im Leben. Wenn man auch Probleme in diesem Leben hat und wenn er auch Schlimmes hat, aber da sollte man niemals das Sterben oder den Tod allgemein jetzt, weil man unglücklich oder weil man jetzt Schlechtes hat, sich wünschen, das darf man nicht, der Muslim. Aber man könnte sofort sagen, hier, aber steht doch im Koran, dass Mariam gesagt hat, ja, leitani mitu qabla hadha, wäre ich davor gestorben, oder wäre ich in Vergesslichkeit geraten, bevor ich das erlebt hätte, was sie erlebt hat. Barakallahu fikum. Ja, das ist kein Beweis, dass sie sich den Tod gewünscht hat. Erstmal, wenn auch, das war vor dem Islam und alles, was vor dem Islam ist, wurde durch den Islam aufgehoben, annulliert. Und der Islam ist sozusagen maßgebend. Zweitens, Maryam hat nicht gesagt, oh Allah, lass mich sterben. Sie hat gesagt, weil die diese Fitna hat, das bedeutet, die hat nicht gesagt, oh Allah, lass mich sterben, ich will sterben. Sondern die hat es so groß gefunden, dass sie gesagt hat, wäre ich nicht am Leben, als das mit mir passierte. Sie hat nicht gesagt, Allah, lass mich sterben. Auch Yusuf a.s., als er gesagt hat, وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا, er sagt, Allah, lass mich als Muslim sterben. Lass mich als Muslim sterben. Das heißt, barakallahu fikum, nicht, dass Yusuf a.s. verlangt hat, dass er stirbt, sondern der meint Yusuf a.s., oh Allah, wenn ich sterbe, ich möchte als Muslim sterben, als gläubiger Muslim sterben, nicht etwas anderes. Sabarakallahu fikum, aufpassen. Was der Prophet Muhammad s.a.w. hier gemeint hat, ist, man darf sich den Tod nicht wünschen, weil man etwas Schlechtes im Leben hat. Oder weil dir etwas Schlechtes widerfahren ist. Darf er nicht machen. Aber angenommen, eine Person macht eine sehr gute Tat. Eine Person macht sehr gute Tat. Mit Aufrichtigkeit, mit Wissen, mit Vertrauen auf Allah. Und der hat das Gefühl, der hat sehr schön gemacht. Allah, jetzt wenn du mich sterben lässt, dann bin ich froh. Okay, diese Person hat doch hier gesagt, oh Allah, lass mich sterben. Aber das hat er nicht gemacht und nicht gewünscht, weil er schlecht hat, sondern weil er so gut gemacht hat, dass er weiß, ob wenn Allah jetzt mich vielleicht auf, deswegen, wenn Allah mich zu ihm nimmt, dann wird er mir großen Lohn geben. Deshalb sagt er sowas. Oder in der Zeiten von großen Fitna, eine Person wird laufen an Grab von den anderen vorbei und er wird sagen, oh, wäre ich anstatt ihm im Grab. Das bedeutet nicht jetzt, dass die Person sich den Tod wünscht oder das Sterben wünscht. Nein! Sondern sagt, die Fitna ist so groß, dass man das nicht haben will. Ich möchte nicht versucht werden. Ich möchte nicht schlecht werden im Leben. Lieber, bevor ich versucht werde, lieber sterbe ich. Und das ist, was hier gemeint wird. Auf jeden Fall, wenn eine Person sagt, das Leben ist so schwer für mich geworden und so, dann sagt man dieses mit Gebet und lässt die Sache Allah. Oh Allah, lass mich sterben, wenn das Sterben für mich gut ist. Oh Allah, lass mich am Leben, wenn das Leben für mich gut ist. Lass die Sache Allah. Vertraue auf Allah. Aber ein gläubiger Muslim, der bleibt auf dem richtigen Weg, vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala und versucht, das Gute zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Deshalb, barakallahu fikum, Geduld ist sehr wichtig. Geduld. Viele Leute. Kan hunaka ahad al-khulafa alladhina hakamu wudi'a as-saybatihi wudi'a as-sayfu ala raqbatihi وأرادوا أن يقطعوا رأسه فأتى الخليفة كان ابن عمه فقال هذا ابن عمي يعني كيف أقطع رأسه اتركه هذا الذي كان سيقطع رأسه صار خليفة المسلمين فيما بعد. انظروا يا أخوة كيف المسألة. هذا تبع شركة هونداي، هذا بالحرب العالمية قصفوا له المصنع فخرب كل شيء، فلس. رجع مرة أخرى صارت الحرب بين الكوريتين، قصفوا له المصنع خرب كل شيء، ورجع بعدها أيضا بنى مصنع. وشوفوا الآن هذه الشركة كمية كبيرة. فالإنسان فهذا إذا كان هذا يعني ليس مسلما وهكذا، فكيف المسلم الذي يتوكل على الله ويعلم أن الله يرى؟ فإياك أن تفقد الأمل، وإياك أن تفقد التوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أفبصن من دافني ما تدفن فليغا، ومن دافني ما تستفد خون أف الله سبحانه وتعالى فليغا. صنع دو مسلم أف الله سبحانه وتعالى فتخون دو مسلم فتن الله سبحانه وتعالى جب دي أن أوسري أراد بغوص قدل ونلس دي زخ الله ون جي دافن أوس دي ذد نوع دست بسيرا فس الله دي يرقشخي بنات دس فيد دي نشفة فيلن بس الله سبحانه وتعالى دي مش خيبنا يا جيمش اسفايب هاي شبيلي اسكاب ان خليف عند جششته زين كوزان wollte sozusagen aufputschen und er wurde festgenommen und da wollte man ihn sozusagen töten. Man hat das Schwert an seinen Hals getan. Man hat das Schwert an seinen Hals getan. Und dann kam der Khalif, sein Cousin, der dir sagt, das ist mein Cousin und ich werde ihn überhaupt nicht töten, lasst ihn frei. Und er war arm, der hat überhaupt nicht gehabt und so weiter. Ausgerechnet diese Person, die von Abköpfen sozusagen, von Köpfen gerettet worden ist, wurde später zu Khalif. Selber der Würde zu Führer. Man weiß nicht, wie die Sache sich entwickelt. Ein Beispiel. Zweites Beispiel, Barakallahu fik. Der Inhaber von diesem Hyundai-Autos, von diesem Hyundai-Marke, Koreaner, der hat sein Betrieb aufgebaut, dann kam der Krieg, der Zweite Weltkrieg. Man hat seinen Betrieb bombardiert, zerstört. Dann hat er nicht sozusagen aufgegeben. Er hat nochmal danach seinen Betrieb aufgebaut. Dann kam der Krieg zwischen den beiden koreanischen Inseln, Süd- und Nordkorea. Und nochmal hat man seinen Betrieb bombardiert und zerstört. Und dann nochmal hat er seinen Betrieb aufgebaut. Und schaut mal heute, das ist eine große Firma. Und das ist in der Welt sehr bekannt. Ich nenne dieses Beispiel, weil diese Person, dieser von Hyundai, der wird kein Muslim auf. Der hat nicht dieses Vertrauen auf Allah und die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber trotzdem hat er das geschafft. Was sagen wir dann als Muslime? Die wissen, Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns, Allah hört uns, Allah weiß, was wir tun, Allah gibt uns Ausweg, wenn wir Allah fürchten. Wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und wir haben die Hoffnung bei ihm. Deshalb auf keinen Fall die Hoffnung verlieren. Auf keinen Fall das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala verlieren. Auf keinen Fall sozusagen, barakallahu fikum, diese Qunut haben. Qunut ist, dass du die Hoffnung und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala verlierst. Das heißt, du denkst nicht, dass Allah dir Barmherzigkeit schenkt. Und du denkst nicht, dass du mehr Hoffnung hast, deshalb gibst du alles auf. Und das darf ein Muslim nicht. Ein Muslim muss immer versuchen und Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir. Aber das braucht immer Geduld. Und deshalb reden wir über das Thema Geduld. Und wir sind jetzt, barakallahu fikum, bei Hadith, inshallah, 42. Das nächste Mal machen wir Hadith 42. Bis morgen, barakallahu fikum, dann zum Unterricht nach Maghrib-Gebet. ويقال الله سبحانه وتعالى فرمينا فنشانيما والحمد لله رب العالمين صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من كان من أول واحد اثنين ثلاثة نعم من واحد إلى ثلاثة.